Laut Meldungen aus Seoul wurde der Anklageantrag gegen die Präsidentin Park Geun-hye am 9. Dezember im Parlament durchgebracht. Nach der starken Forderung der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen, Oppositionsparteien und Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten wurde an diesem Tag im südkoreanischen Parlament der von den Oppositionsparteien eingereichte Anklageantrag gegen Park Geun-hye zur Abstimmung gebracht. Nach der Abstimmung wurde der Anklageantrag mit 234 Ja-Stimmen von insgesamt 299 Stimmen durchgebracht. Der südkoreanische Sender CBS meldete, alle Rechte von Park Geun-hye als Präsidentin, die dadurch ein hartes politisches Urteil bekommen habe, seien suspendiert worden. Sie sei nicht mehr in der Lage, die Staatsverwaltung zu führen. Wenn das Verfassungsgericht in 6 Monaten die Anklage endgültig beschließe, werde Park Geun-hye vor dem Auslauf der Amtszeit der Präsidentin enthoben.